armes Leben in einer kleinen Stadt. Jeden Tag gequält und unterdrückt. Versuche mit den Tiefen des Lebens klar zu kommen. Vor 2 Jahren ist dies zuletzt geglückt. Ich lebe mein Leben in totaler Frustration. Schau in die Glotze und besauf mich. Auf der Suche nach Selbstverwirklichung. Ehre und Ruhm ist alles, was ich will. Eines Tages wachte ich auf und war krank. Ich hab's viel gesehen, ich drehe durch. Sie sperren mich ein, doch was hab ich getan? Ich will nur wie die anderen sein, ich bin tötet. Es passierte nachts im Dezember 96. Ich griff 2 Leute mit einem Messer an. Wären sie gestorben, mir wär's egal. Ich bin krank, ich hab keine Angst. Ich mag Soldaten und Helden, ihre Feinde töten. Sie kämpfen und gewinnen, das will ich auch. Wenn ich sie sehe, fühl ich mich stark. Ich dachte nie, dass ich so brutal sein kann. Eines Tages wachte ich auf und war krank. Ich hab's viel gesehen, ich drehe durch. Sie sperren mich ein, doch was hab ich getan? Ich will nur wie die anderen sein, ich bin tötet.